Jetzt fangen wir mal so langsam an mit der Party hier. Ja? Auf geht's! Cocaine. Thank you. Jetzt geht's mal richtig ab hier. Auf geht's!